ARD. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Gefällt Ihnen die beschwingte Hörspielmusik von Dicky Dick Dickens? Komponiert hat sie Walter Popper, der in der NS-Zeit als Zwangsarbeiter in einem Außenlager des KZ Buchenwald interniert war und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Münchner Rundfunkorchester mit aufgebaut hat. Mein Vater liebte es, mit ihm zu arbeiten. Popper schaffte es mit wenigen Noten, sowohl die spannungsgeladene Atmosphäre der 20er Jahre als auch die Ironie und den Witz der Krimiserie zu vermitteln. Hören Sie selbst. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Buhmann der westlichen Hemisphäre. Dicky Dick Dickens, dem schwärzesten aller Schafe von Amerika. Dicky Dick Dickens, von dem der Volksmund sagt, die Fliege müsse erst geboren werden, der ihr kein Haar krümmt. Doch hier irrt der Volksmund. So rau und knallhart Dickys Schale, so weich, besinnlich und poetisch war sein Kern. Kann man dem Volksmund deshalb einen Vorwurf machen? Nein. Was wissen wir schon vom Leben unserer Großen? Von ihrem inneren Wesenspunkt? Von ihrem Denken, Deuten und Wirken? Wissen wir, dass der bedeutende italienische Historiker Machiavelli eine überaus reizvolle Komödie geschrieben hat? Wissen wir, dass der deutsche Flugpionier Lilienthal den Stabilbaukasten erfunden hat? Nein. Und die meisten von uns wissen auch nicht, dass Dicky Dick Dickens, The One Million Killer of Chicago, in seinen Mußestunden gar häufig gefällige, einschmeichelnde Melodien komponierte. So erinnern wir uns gern des langsamen Walzers »O Chicago, mein Chicago«, den er im Winter 1925 im Stadtgefängnis von Chicago geschaffen hat und der, von hier aus seinen Weg nehmend, die ganze Welt erobert hat. Chicago, du schimmernde Märchenstadt, dort am Ufer des Chicago River. Wer dich je im Dunkeln gesehen hat, oh mein Lieber, oh mein Lieber, der kann was erleben, so zum Beispiel im Regen. Doch es ist die reinste Wonne in Chicago bei Sonne. Chicago, du schimmernde Märchenstadt, oh Chicago, mein Chicago. Der eine schießt, der andere fällt, besonders wenn er getroffen. So ist hier mal der Lauf der Welt, dann wird sein Fell versoffen. Und das gibt's ohne Frage in Chicago alle Tage, denn das Schießen ist Ka-Sünd in Chicago. Bei Wind. Erleben, so zum Beispiel im Regen. Doch es ist die reinste Wonne in Chicago bei Sonne. Chicago, du schimmernde Meer. Chicago, mein Chicago. ...1954 waren Bestrebungen im Gange, Dicke Dick Dickens rückwirkend die goldene Schallplatte zu verleihen. Aber er hätte sicher abgelehnt. Ja, er war ein liebenswerter und besinnlicher Mensch, unser Dicke Dick Dickens. Bescheiden und warmherzig, wie alle seine Freunde übereinstimmend zu berichten wissen. Nur selten schürzen sich seine Lippen zu einem barschen Wort oder gar zu einem Fluch. Teufel, besten Katzenjammer! Dieser Fluch stammt aus dem Winter 1925, wie auch, wir sagten es schon, der Schlager »O Chicago, mein Chicago«. In diesem Winter hatte Dicke Dick Dickens seine erste nähere Bekanntschaft mit dem Stadtgefängnis von Chicago gemacht. Mit der ihm eigenen Geschicklichkeit war er in einem ihm nicht eigenen Auto der Gefängnisverwaltung entflohen, war nach einem kleinen Umweg in sein schmuckes Heim gefahren, wo sich bald ein illustrer Kreis um ihn versammelte. Seine ihm unrechtmäßig zugetraute, aber treu ergebene Braut und Frau Effi Marconi, sein väterlicher Freund Opa Crackle, der kleine, abergläubische Handlanger Bonko, sowie der vornehme Juwelier und Brillantenhehler Josua Benedikt Streubenguss. Weniger illuster und auch durchaus unwillkommen stießen kurz darauf zwei Damen zu dem Zirkel. Die ehrenamtliche Vorsitzende der Chicagoer Frauenverbände, Mrs. Edwina Schooshobber, und der einzige weibliche Walfangkapitän der Welt, Margaret Poltenbrook, die sich der bedauerlichen Täuschung hingegeben hatte, in dem inhaftierten Dicky Dick Dickens ihren treulos entronnenen Ehegatten Maxim F. Poltenbrook wiederzufinden. Dicky der Listenreiche benützte eine sich bietende Gelegenheit, sowie das Auto der ehrenwerten Mrs. Edwina Schooshobber, um sich mit seiner Braut und Frau Effi Marconi schleunigst aus dem Staube zu machen. Und zwar gerade noch schleunigst genug. Denn schon näherte sich neuer Besuch. Chefkommissar Lionel McKenzie und ein Polizeiaufgebot von 50 wohlbewaffneten Herren im besten Mannesalter. Da der gesuchte DDD nicht zugegen war, verhaftete der Chefkommissar kurzerhand alle Personen, die er in Dickys Wohnung vorfand. Ich verhafte Sie wegen dringenden Verdachtes der Mithilfe zur Flucht eines Häftlings aus der Strafanstalt von Chicago sowie wissentlicher Irreführung der Gefängnisverwaltung. Los, Leute, Handschellen, abführen! Zur gleichen Zeit stoppte Dicky Dick Dickens an einem idyllischen Fleckchen beim Ufer des Michigansees das Auto der Mrs. Edwina Schooshobber. Beseelt von dem glückhaften Gefühl, wieder an der Seite seiner so lang vermissten Braut und Frau zu sitzen, ließ er seine Lippen an den Lamellen seiner geliebten Mundharmonika auf- und abhuschen, ganz in den Genuss des Augenblicks vertieft. Schön ist sie, Dick. Wunderschön. So klar und rein die Luft. Wenn du nun auch noch mit dem Gedudel aufhören wolltest, dann... Ja, bitte? Gefällt's dir etwa nicht? Oh doch, schon. Aha. Es klingt sehr pompös. Eben. Aber die Stille und die Natur, weißt du, das ist so himmlisch. Tja, der Michigansee bei Sonnenuntergang. Darüber sollte man einen Schlager schreiben. Hier könnte ich ewig mit dir bleiben. Nein, das ist nicht gut. Bleiben ist nicht gut. Weilen, weißt du? Weilen, das klingt poetischer. Hier könnte ich ewig mit dir weilen. Oh ja. Ja, nein, das ist auch nicht gut. In der Nacht wird's kalt und man holt sich einen Schnupfen. Dicky, wie kann man nur so prosaisch sein? Ja, also sobald ich aufhöre zu musizieren, muss ich denken. Nein, Effi, wir sollten wirklich so schnell wie möglich sehen, dass wir ein Dach über den Kopf kriegen. Aber wo? Hast du Geld bei dir? Keinen Cent. Das reicht nicht. Wollten wir nicht zur Farm von Opa Crackle? Da liegen ja noch 300.000 in Goldbarren. Dazu will ich Opa mitnehmen. Ich habe doch keine Ahnung, wo er den Kram versteckt hat. Du, und wenn wir bei Mami Tobo Dutch Quartier nehmen? Um Himmels Willen, bloß das nicht. Er schuldigt doch noch einen Haufen Geld und du weißt doch, wie habgierig die ist. Oh, im Grunde hat sie ein gutes Herz. Ja, weil sie hofft, das Geld doch noch mal zu bekommen. Du, warum versuchen wir es nicht, Dick? Das kann schon passieren. Und wenn wir auch kein Geld haben, vielleicht macht deine Pistole den gleichen Eindruck auf sie. Ach ja, natürlich, warum eigentlich nicht? Also dann, peng, peng, Kameraden, aufs Pneu. Zur gleichen Zeit, da Dicky das Gaspedal niederdrückte, um zu der Pension von Mami Tobodatsch zu fahren, gab sich Chefkommissar Lionel McKenzie der wenig belustigenden Beschäftigung hin, die Opfer seiner ersten Verhaftung auf Chicagoer Boden zu verhören. Ein Verhör, das leider völlig erfolglos verlief. Ein ermüdendes Pflaster ist euer Chicago. Seit 3 Stunden verhören wir diese Leute und keiner macht den Mund auf. Jeder will mir weismachen, dass er unschuldig ist. Jeder behauptet, mit Dicky Dick Dickens nichts zu tun zu haben. Und ich bin überzeugt, Herr Chefkommissar, jeder lügt. Eben, aber damit müssen wir uns abfinden. Die meisten Menschen lügen. Manchmal hasse ich unseren Beruf, Martin. Warum sind wir dazu auserkoren, die Wahrheit aus Menschen herauszuquetschen, die partout nicht die Wahrheit sagen wollen? Das ist erstens unhöflich und zweitens anstrengend. Das wäre schon besser. Wir hätten etwas weniger Berufsethos. Dann brauchten wir ja unseren Beruf überhaupt nicht mehr auszuüben. Das meine ich ja. Wäre das nicht viel bequemer? Ein Leben ohne Arbeit? Man schläft bis um 10, geht zum Frühschuppen, legt sich ein paar Stunden schlafen und muss nur aufpassen, dass man rechtzeitig zum Dämmerschuppen wieder aufwacht. Apropos schlafen, Herr Chefinspektor, wenn wir vor Mitternacht fertig werden wollen, dann sollten wir bald mit dem Kreuzverhör beginnen. Ja, weiß ich. Aber bringen Sie mir erstmal was zu trinken. Was darf denn sein, Herr Chefkommissar? Curaçao mit Soda. Was? Curaçao mit Soda? Ja. Entsetzlich. Ich behaupte auch gar nicht, dass es gut schmeckt. Im Gegenteil, das Zeug schmeckt ganz abscheulich. Aber es regt die Denkfähigkeit an. Nicht nur Chefkommissar Lionel McKenzie bereitete sich seelisch auf das Kreuzverhör vor, sondern auch seine 5 Schützlinge, die er im Hause von Dicky Dick Dickens verhaftet hatte. Als da waren Captain Margaret Poltingbroke, Mrs. Edwina Shrewshobber, Opa Crackle, Josua Benedikt Sträubenguss und der kleine Bonko. Und ich sage Ihnen, wir müssen ein bisschen überlegen. Ja. Bis jetzt ist ja alles ganz glimpflich verlaufen. Aber das dicke Ende kommt nach. Ich kenne das. War schon 5-mal verhaftet. Was redet dieser Esel da von dicken Enden? Ja. Als ob wir nicht schon tief genug in der Tinte säßen. Bis jetzt haben Sie uns erst 1-mal verhört. Na, ich habe Ihnen erzählt, was ich weiß und damit basta. Warten Sie ab, bis Sie das 2. und 3. Mal verhört werden. Ja. Kreuzverhör, verschärftes Verhör. Dann erzählen Sie auch, was Sie nicht wissen. Und es tut Ihnen nicht mal leid. Stimmt. Bongo hat ganz recht. Ach, ich bitte Sie, was wollen denn die Leute noch alles von uns wissen? Aber meine Teuerste, das ist doch ganz klar. Sie wollen von uns erfahren, wo sie Dicky Dick Dickens fassen können. Richtig. Und weiß denn keiner, wo er ist? Doch, er ist vermutlich zu meiner Farm gefahren, um sich sein Geld zu holen. Ja, beim 3 geschwänzten Teufel, dann sagen wir es doch den Leuten. Das wäre ganz falsch, Frau Captain. Denn Dicky ist der Einzige, der uns hier wieder rausholen kann. Ja, aber wenn die Leute erst mal wissen, wo Dickens ist, dann... Wir uns trotzdem gefangen, bis zur Gerichtsverhandlung. Ja, das kann Wochen dauern. Monate. Die nächste Zeit steht unter dem Zeichen des Saturn. Und wir sind 5. Die Verhaftung war nachmittags, gegen 5. 5 mal 5 gibt 25. Das bedeutet 25 Monate, ja, beste also, Frau. Wir müssen die Polizei auf eine falsche Fährte setzen. Falsche Fährte? Wie meinen Sie das, Mr. Sträubenguss? Ja, also, ganz einfach. Einem Kreuzverhör sind wir alle nicht gewachsen. Ja, also wir sind zu schwach, wir kippen um. Deswegen nennen wir den Leuten gleich von Anfang an eine Adresse, wo sie Dickens finden können. Eine falsche Adresse natürlich. Dann haben wir Ruhe vor weiteren Verhören, die Polizei hat ihre Beschäftigung und Dick hat Zeit zu handeln. Ja, und was für eine Adresse nehmen wir? Es muss glaubwürdig klingen. Der dicke Chefkommissar ist nicht dumm. Ja, und Dickens muss dort bekannt sein, damit die Polizei jemanden findet, den sie verhören kann. Wir müssen wissen, dass Dicky dort ganz bestimmt nicht hingeht. Sonst schnappen sie ihn wirklich. Ach, leicht gesagt, Sie Klugschwätzer. Zu welchem Bekannten würden Sie denn ganz bestimmt nicht hingehen? Ja, das ist schwer. Was meinen Sie denn, Mr. Sträubenguss? Ja, also ich bin Kaufmann. Die Leute, die ich meide, sind meine Gläubiger. Aber ich nehme nicht an, dass Mr. Dickens Gläubiger hat. Oh doch. Die Mami Tobodatsch, die kennt ihn. Und die hat auch der Polizei gegenüber ein schlechtes Gewissen. Bei ihr hat Dicky $10,000 Schulden. Das ist doch großartig. Wer hat denn hier gesagt, dass wir an der Tinte sitzen? Lag es nun daran, dass Josua Benedikt Sträubenguss und Opa Kreckel keinen Curaçao mit Soda getrunken hatten, um ihre Denkfähigkeit anzuregen? Lag es vielleicht auch daran, dass das Nachdenken bekanntlich immer eine riskante Sache ist? Jedenfalls befanden sie sich mit ihren Vermutungen gründlich auf dem Holzwege. Was ist jetzt schon hier los? Man kommt in diesem Haus überhaupt nicht zu hören. Wie? Oh, da bist du! Dickens! Ja, ist das eine Überraschung? Na, Mami Lobodat, wir sind wieder mal auf der Durchreise. Ja, wir? Wo ist denn das liebe Fräulein Effi? Ja, das liebe Fräulein Effi ist unten beim Wagen. Sie klingelt viermal, falls sich ein Polizist für den Wagen interessieren sollte. Ach, lassen Sie es doch raufkommen. Nein, warum soll sich ein Polizist für Ihren Wagen interessieren? Ja, warum wohl? Das ist eine dienstlich vorgeschriebene Charaktereigenschaft der Polizei, ist neugierig zu sein. Ja, das stimmt. Sie sind ja nie neugierig, oder? Ich auch nur, wie kommst du denn darauf, ja, Mr. Dickens? Ich meine nur so, also, neu sind Sie sicher nicht, aber höchstens gierig, was? Sie sind aber heute spaßig. Ach, ich habe halt mein Witzchen passend. Ja, das merke ich. Ich und Gier euch auch keineswegs. Ich habe noch nie um mein Geld gebannt. Ich wusste nämlich ganz genau, dass Sie kommen würden. Ich habe immer gesagt, der Mr. Dickens, der lässt mich nicht im Stich. Der weiß, was er einer armen alten Frau schuldig ist, auch wenn er monatelang nichts von sich hören lässt. Natürlich, man ist ja ein Ehrenmann. Ja. Ja, da fällt mir ein, Sie sind ja tot. Ja. Das stand jedenfalls in allen Zeitungen. Na, ich hatte mir schon gedacht, da hast du es mal wieder, dein Geld, bist du los. Obwohl ich natürlich mit keinem Gedanken an das Geld gedacht habe, dass Sie mir noch schulden. Na, also Sie kennen mich doch, ich bin doch nicht so ein... Ja, aber so ein lieber, guter, alter Freund. Gestern hat er mir noch $22,000 geschuldet und heute ist er schon tot. Das ist doch zu traurig. Genau genommen $22,430.50. Ja, aber die 50 Cent will ich Ihnen gerne erlassen. Ja, soll keiner von mir sagen, dass ich kleinlich wäre. Junge, wo nehmen Sie bloß den Atem her? Na, wir haben sich doch so lange nicht gesehen. Ja, hören Sie, können wir bei Ihnen übernachten? Ja, ich hätte ja da noch ein Zimmer, aber das ist ein Doppelzimmer. Wir sind ja inzwischen verheiratet. Ach so, ja, das ist gut, ja. Ja, aber das Zimmer ist sehr teuer. Ja, Sie bekommen Ihr Geld, Mami Dovodat. Mm. So wie ich von den Toten auferstehe, zahle ich auch meine Schulden. Ja, das habe ich auch keinen Augenblick bezweifelt. Wenn Sie nur, ich meine vielleicht eine kleine Sicherheit. Ja, die können Sie kriegen. Ja. Ein außerordentlich wertvolles Stück Metall. Gold? Nein, Stahl. Oh, Hilfe! Oh, trachtet mir nach dem Leben. Ruhe, Mami Dovodat. Ich trachte genauso wenig nach Ihrem Leben, wie Sie nach meinem Geld. Ja. Sind wir uns einig? Ja, natürlich. Dann will ich Ihnen mal das Zimmer zeigen. Na, also, so ist brav. Ach, Moment, das werden die Potter sein, die kommen zum Pokern. Wie? Ja, bitteschön, Sie wünschen? Chefkommissar Lionel McKenzie von der Kriminalpolizei Chicago. Mein Assistent Sergeant Martin. Ja, Martin. Habe ich die Ehre mit Mrs. Toby Dutch? Ja, das bin ich. Und dieser Herr? Das ist... Mein Name ist Potter. Ja, natürlich, das ist Mr. Potter. Wir wollen heute Abend ein bisschen pokern. Aber kommen Sie doch näher, Herr Polizist. Sie pokern zu zweit? Ja, das ist ja viel lustiger. Ja, sehen Sie, die Spielkarten liegen schon bereit. Sie spielen um Geld? Wo denken Sie denn hin? Das ist doch polizeilich verboten. Wir spielen um Würfelzucker. Ja, viel süßer. Sehen Sie, Martin, das ist mal eine originelle Lüge. Mrs. Tabodatsch, uns ist aus zuverlässiger Quelle berichtet worden, dass sich ein Mann bei Ihnen aufhält mit dem Namen Dickie Dick Dickens. Ach, Ja, kennen Sie den Mann? Ja, also ich kenne ihn flüchtig von früher. Darf ich fragen, wer ist denn diese zuverlässige Quelle? Es sind die Kumpane von Dickie Dick Dickens. Wir haben sie in seiner Wohnung verhaftet. Ach nee, das sind ja saubere Früchte. Ja. Und die haben nichts Eiligeres zu tun gehabt, als Mr. Dickens zu verpfeifen? Warum interessiert Sie das? Doch, interessiert mich gar nicht, ich habe nur so gefragt. Dann nehmen Sie mal einen guten Rat an, junger Mann. Sparen Sie sich ohne zu fragen, Sie bringen sich nur in Verlegenheit. Oh ja, verbindlich, danke, ich werde es mir merken. Verzeihung. Also, Mrs. Tabodatsch, wo ist dieser Dickie Dickens? Ja, aber lieber bester Mann, das weiß ich doch nicht. Ja, woher sollte ich denn auch? Was denken Sie denn von mir? Ja, glauben Sie etwa, Sie gestatten, dass meine Leute Ihre Pension durchsuchen? Wenn das unbedingt sein muss, aber ich sage Ihnen, ich habe... Ja, danke. Martin, holen Sie unsere Leute herein und sorgen Sie dafür, dass die Wohnung gründlich durchsucht wird. Jawohl. Jedes Zimmer, jeder Winkel. Jeder Winkel, ja. Und wenn wir dann nichts finden, können wir bei euch schlafen gehen. Ja, schlafen gehen. Haben wir doch getan, was wir konnten. Ja, zu viel. Fehler, Chef. Hey. Ach, dieser Fall macht uns schrecklich viel Arbeit. Wir wissen nämlich nicht genau, wie dieser Dickens aussieht. Ach, das ist aber peinlich. Ja. Aber vielleicht können Sie uns einen Hinweis geben, Mrs. Tabodatsch. Ich weiß nicht recht. So. Er ist etwa 1,80 groß. Ja, 1,81. Er hat blaue Augen und dunkles Haar. Ja, das wissen wir auch. Besondere Merkmale. Ja, keine. Ach, Sie kennen ihn auch? Mrs. Dobodatsch hat mir von ihm erzählt, ja. So. Aber vielleicht interessiert Sie es, dass eine Belohnung auf seine Ergreifung ausgesetzt worden ist. Was, eine Belohnung? $10,000. Ja, ist aber mehr wert. Ui, das ist eine Menge Geld. Das ist auch ein ziemlich gefährlicher Mann. Ja, natürlich. Und man täte gewiss dem Staat einen großen Dienst. Wenn ich so richtig überlege, sind wir doch alle dem Staat sehr verpflichtet als gute Bürger, nicht wahr? Ja. Also nicht, dass es mir auf das Geld ankäme, aber schließlich sind 10.000 Dollar in der Hand ja immer noch mehr als 22.430, die man doch nie bekommt. Wie meinen Sie denn das? Versträuben Sie sich mal nicht mehr länger, Mami Dobodatsch. Dicke Dick Dickens ist nämlich vorher hier gewesen, müssen Sie wissen, Herr Chefkommissar. Ach. Mrs. Dobodatsch möchte ihn nur in Schutz nehmen, weil ihr 22.430 Dollar versprochen hat. So? Ach, der war hier? Na, nur kurze Zeit, ja. Mrs. Dobodatsch ist viel zu ehrenhaft, dass sie einen Verbrecher bei sich beherbergen würde. Ja, natürlich. Außerdem ist es ja strafbar, sie würde ins Gefängnis kommen. Und obendrein würde er sie erschießen, wenn sie nur den Mund auftut. Mit seiner Pistole, die er stets entsichert in der Tasche trägt. Nicht wahr, Mami Dobodatsch? Sie sind doch auch meiner Meinung. Ja, und, natürlich. Ich habe nie was anderes gesagt. Moment. Wissen Sie, wo dieser Dickens hingefahren ist? Ja, er ist auf dem Wege nach San Antonio in Texas. Dort wohnt seine Schwester, Adelaide Braun, geborene Dickens. Adelaide Braun in San Antonio? Ja, sehr richtig. Ja. Er wird sicher das Stadtgebiet von Chicago noch nicht verlassen haben. Ist er erst vor einer Viertelstunde abgefahren in einem mausgrauen Chevrolet. Haben Sie besten Dank, Mr. Parker. Aber gern. Sergeant Martin! Wenn Sie wieder mal was... Zu Befehl, Herr Chefkommissar! Wohnung durchsucht, außer vier Manzen. Niemand Verdächtiges gefunden. Das ist auch kein Wunder, der ist weg. Haben Sie Ihr Telefon? Ja, natürlich. Der Apparat ist leider gestört. Aber unser Dienstwagen hat Sprechfunk. Das weiß ich. Unglücklicherweise haben wir es jetzt sehr eilig, Martin. Ja. Wir geben Großalarm. Jawohl. Sämtliche Ausfallstraßen am Süden sofort abriegeln. Jawohl, Chef, und dann wird man ein Blitzgespräch an mit unserer Kollegin San Antonio. Zu Befehl, Blitzalarm, Großgespräch, Großalarm. Postenhelfmann-Zentrale, bitte kommen. Zentrale, kommen. Ach, haben Sie eilig. Halten Sie mal mein Glas. Ja, bitte, Chefkommissar. Hier Zentrale, Chefkommissar McKenzie. Was gibt's? Auftrag ausgeführt. Zausend Jahre Avenue abgeriegelt. Gut, alle Fahrzeuge anhalten, Papiere prüfen. Achten Sie besonders auf einen mausgrauen Chevrolet. Welche Farbe hat der Chevrolet? Mausgrau. Welche Farbe? Mausgrau. Wie blau? Ach, Sergeant Martin, sagen Sie sie mal. Mausgrau. Mausgrau, verstanden. Ende. Ja, ja, alle Achtung. Der technische Apparat der Chicagoer Polizei klappt ja enorm. Ja, dafür sind wir ja auf der ganzen Welt berühmt. Das weiß ich. Posten 17, ruf Zentrale. Zentrale, bitte kommen. Ja, hier Zentrale. South Blue Island Avenue gesperrt. Wir kontrollieren sämtlich aus Chicago ausfahrende Wagen. Achten Sie besonders auf einen mausgrauen Chevrolet. Welche Farbe hat der Chevrolet? Um Himmels Willen. Also, Martin, sagen Sie es ihm gleich. Hier, Sergeant Martin, mausgrau. Hier, Posten, Feuer raus. Ich sagte, der Wagen ist mausgrau. Das weiß ich. Stimmt. Sonst noch was? Nein, nichts. Danke. So, Sergeant, das war die letzte Ausfallstraße. Den Weg nach San Antonio haben wir Dicky Dick Dickens verbaut. Jawohl. Die Falle ist aufgestellt. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch zu warten, bis die Maus kommt. Ach, habe ich einen durch. Geben Sie mir mal mein Glas. Ja, bitte. Hallo, Chefkommissar McKenzie? Ja, bitte. Ich habe ein Gespräch für Sie, Herr Chefkommissar aus San Antonio. Das muss ein Irrtum sein, Fräulein. Ich habe schon mit San Antonio gesprochen. Sie werden aber trotzdem von dort verlangt. So. Kleinen Moment, ich verbinde. Ja, ich warte. Hallo. Ja, hier Chefkommissar McKenzie. Inspektor Spinks, Bezirkspolizei San Antonio. Ja. Sie haben mich gebeten, nach einer gewissen Adelaide Braun zu fahnden. Aber nein, um Himmels Willen, keine Fahndung. Ich habe Sie lediglich gebeten, diese Adelaide Braun zu beschatten. Sie wird unter Umständen Besuch von einem Mann bekommen, den die Chicagoer Polizei dringend sucht. Pardon, Herr Chefkommissar, aber das ist ja gerade das Problem. Wir können niemanden beschatten, den es gar nicht gibt. Eine Adelaide Braun geborene Dickens ist hierorts unbekannt. Ist unbekannt? Völlig unbekannt. Ei, verflixt nochmal. Es scheint, als hätte uns jemand einen Bären aufgebunden. Ja, los, Martin! Ja. Sofort zurück zu Mrs. Dobodatsch! Zu Befehl, Herr Chefkommissar! Es muss etwa zur gleichen Minute gewesen sein. Der bekannte Dickens-Biograf Alexander Robecker behauptet allerdings, es sei mindestens 2 Minuten später gewesen. Was zwar im Widerspruch zu manch anderen zuverlässig überlieferten Äußerungen steht, aber die Tatsache einbezieht, dass Dicky zuerst seine Braut und Frau Effie Marconi 23 Stufen von der Straße heraufholen musste. Es kann also zur gleichen Minute geschehen sein, dass Dicky Dick Dickens seinen historischen Fluch aus dem Winterhalbjahr 1925 ausstieß Teufel, Pest und Katzenjammer. Was ist denn los? Ich habe einen Fehler gemacht. Wieso denn, Mr. Diggins? Hat doch alles geklappt. Ich hätte ihm den Namen nicht nennen dürfen. Er hat ein Blitzgespräch nach San Antonio angemeldet. Ja und? Ja und. Die müssen doch herausbekommen, dass es dort eine Schwester von Dicke Dick Dickens gar nicht gibt. Los, Effi, auf die Beine. Ja, aber wo wollen sie denn hin, jetzt mitten in der Nacht? Ja, das werde ich dir gerade auf die Nase binden, du alte Suppenhexe, damit du dir die $10,000 doch noch verdienst. Aber Mr. Diggins, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Sie sollten mich doch besser kennen. Sie wissen doch, wie wenig mir am Geld liegt. Ja. Spar deinen Atem für Chefkommissar McKenzie. Der muss jeden Moment hier sein. Komm, Effi. Was hast du denn, Dick? Warum hältst du an? Weil ich nicht weiß, wohin unsere Reise geht. So wie ich den Chefkommissar einschätze, hat er inzwischen auch die Ausfallstraßen nach Norden und Westen sperren lassen. Wir kommen aus Chicago nicht mehr raus. Aber irgendwo müssen wir doch bleiben. Naja, darüber denke ich ja gerade nach. Sie werden überall nach uns herumschnüffeln. In den Hotels, auf den Bahnhöfen, im Flugplatz. Ja, eben. Sag mal, Effi, was ist eigentlich aus dem Haus von Jim Cooper geworden? Wohnt dort jemand? Sie erinnern sich, Jim Cooper... In Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt. Der ehedem mächtige Unterweltsfürst von Chicago. Dahingerafft in einem imitierten Barockkamin von tödlichen Kugeln aus den Gewehrläufen der Chicagoer Polizei. Er hatte eine große Villa am Weichbild der Stadt bewohnt. Ein mysteriöses Haus inmitten eines riesigen, verwilderten Gartens. Seit seinem Tode stand das Haus leer. Doch es war umwittert von geheimnisvollen Gerüchten, von makabren Erzählungen. Nach diesem Haus also hatte sich Dicky Dick Dickens erkundigt. Um Himmels Willen, Dick, sprich nicht weiter. Das Haus ist verwünscht. Verwünscht? Es spukt dort, sagt man. Aber Effi, Schätz. Ja, Jim Coopers Geist geht um. Man hat aus dem Haus seine Stimme gehört. Ja, diese Schwindel hatte wohl Bonko aufgebunden. Es ist kein Schwindel, es sind Tatsachen, Dick. Bisher ist es noch keinem gelungen, lebend in das Haus hineinzukommen. Ja, das hat wohl auch noch keiner versucht. Oh ja. Rip Tiger zum Beispiel. Hm? Er liegt erschlagen im Garten vor dem Haus unter einer alten Eiche. Hm? Ein Sturm hat einen Ast geknickt. Naja, dann siehst du, das war der Sturm und nicht der Geist von Jim Cooper. Nein. Dort geht's nicht mit rechten Dingen zu. Du sollst nicht lachen, der nächste war Will McSharper. Er stürzte in den Keller und brach das Genick. Aber Zufall. Und Stump Harris. Ja, was war mit ihm? Er wollte auch in das Haus, Vorfolgenacht. Hm? Es war ein starkes Gewitter, gegen 11 machte er sich auf den Weg. Hm? Und da passierte es. Ein Blitz schlug ein. Und traf Stump Harris? Nein. Setzte die Kirche von Willow Heap in Brand. Auf dem Wege zur Brandstelle überfuhr die Feuerwehr Stump Harris. Ja, die Feuerwehr. Aber in dieser Nacht hat man Jim Coopers Geist reden gehört. Im Keller seines Hauses. Oh, ich bitte dich, Dick, Dick. Fahr nicht dorthin, ich würde mich zu Tode grauen. Hast du einen anderen Vorschlag? Nein. Ja, na, also, das siehst du. Siehst du, Effi? Dort ist Coopers Villa. Und sie liegt ruhig und friedlich. Keinerlei Gespenst, kein Unhold. Weißt du's? Noch sind wir im Garten. Noch sind wir weit genug vom Haus entfernt. Und Will McSharper hat's auch erst erwischt, als er im Haus drin war. Effi, das ist doch nur ein Hund. Nimm dich zusammen. Zusammen, da geht's wirklich nicht, Dick. Komm, lass uns umkehren. Nein, hier geblieben. Es wird unser Tod sein. Frag mich nur, was all die Leute in Jim Coopers Haus wollten. Sie waren auf der Suche nach dem vergrabenen Schatz. Sag mal, während ich im Gefängnis saß, hast du wohl die Zeit genützt, deinen Geist zurückzubilden. Ein verwunschenes Haus, ein vergrabener Schatz, aber Effi. Überleg doch mal. Jim Cooper, der reichste Gangster von Chicago. Wo ist er denn mit all seinem Geld geblieben? Hat er keine Erben? Nein, er hat das Geld versteckt. Irgendwo in seiner Villa. All die Leute wollten den Schatz heben und... haben es mit ihrem Leben bezahlt. Na also, in konsequenter Fortführung deiner Logik dürfen wir also sicher sein, dass uns der Geist des großen Jim ungeschoren lässt, wenn wir sein Haus betreten. Denn wir haben es ja nicht auf seinen geheimnisvollen Schatz abgesehen, wir suchen nur einen Unterschlupf. Ja, ja. Ich hoffe, der Geist wird so kollegial sein, uns diesen zu gewähren. Hast du das gehört? Ja. Ihr seid Wichtel. Kleine, zudringliche Wichtel. Donnerwetter. Mit denen macht man kurzen Prozess. Oh, Dick, das ist Jim Coopers Stimme. Teufel, auch du hast recht. Vorsichtig, Dick. Siehst du nicht das Licht? Ja. Jim Coopers Geist? Ja. Er kommt auf uns zu mit einer Taschenlampe. Und beim Jagdgewehr. Los, hinwerfen, Deckung. Thank you. Das war das fünfte Abenteuer von Dicky Dick Dickens nach seiner Inhaftierung. Bis heute ist nicht restlos geklärt, woran er im Dunkel der Nacht erkennen konnte, dass es sich um ein Jagdgewehr handelte, aus dem die geheimnisvolle Gestalt die Schüsse abgegeben hat. In seinen Memoiren, die er 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, schweigt er sich erstaunlicherweise über dieses Thema völlig aus. Das war das Schweigen. Doch was ist in jener Nacht wirklich geschehen? War es der Geist des verstorbenen Gangsterfürsten, der Dicky und Effi im Garten begegnete? War es seine Stimme, die sie gehört hatten? Hat er die beiden mit seinen Schüssen getroffen? Welche weiteren Abenteuer erwarteten sie in der verwunschenen Villa? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicky Dick Dickens. Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor Ihnen aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat, oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.